Nun gut, dass Pat seine Emotionen nicht so ganz im Griff hat. What the fuck? Das kann man angesichts einer des Nachts zu Ende kommenden Hemingway-Lektüre durchaus konstatieren. In einem anderen Land, Farewell to Arms fliegt so durchs Fenster und die Eltern, bei denen der erwachsene Sohn untergekommen ist, sind nun wach. Von Anfang an hofft man, dass dieser Hemingway-Fuzzi den Krieg überlebt und die Frau seiner Träume abkriegt. Es ist 4 Uhr in der Früh, Pat. Recht hat die Mutter, die wie Pats Vater angesichts solcher nächtlicher literaturtheoretischer Exkursionen den Mund nicht mehr zubekommt. Aber lässt er das so enden? Nein, sie stirbt, Papa! Kann nicht mal einer sagen, hey, seien wir optimistisch, lass die Geschichte doch gut ausgehen. Pat, du schuldest uns eine Entschuldigung. Ich kann mich nicht entschuldigen, aber wisst ihr, was ich tue? Ich entschuldige mich im Namen von Ernest Hemingway, denn der ist der Schuldige hier. Ja, sag Hemingway, er soll selbst anrufen und sich auch bei uns entschuldigen. Das mit der sogenannten Normalität, das hält sich bei Pat Hauptfigur in David O. Russells Film Silver Linings in Grenzen. Allerdings auch schon, bevor der Lehrer seine Gattin samt Liebhaber in Flagranti erwischte, letzteren verprügelte und nun zurück ist im Alltag nach 8 Monaten Psychiatrie, ausgestattet mit Psychopharmaka, der Diagnose bipolare Störung und im Handgepäck außerdem die Philosophie, dass man immer einen Hoffnungsschimmer, einen Silberstreif am Horizont erkennen kann. Silver Linings eben. Pats neues Leben ist allerdings umstellt von Typen, denen man Normalität ebenfalls nur mit sehr gutem Willen unterstellen mag. Beispiel Pats Vater, Pat, gespielt von Robert De Niro. Dosierst du deine Medikamente auch richtig? Pat Senior, Liebhaber exzessiver Footballwetten. Und du nimmst doch nicht ein paar zu viel? Hat Stadionverbot, so wie Pat Junior verboten ist, sich seiner Ex zu nähern. Familiengemeinsamkeiten eben. Und zu all dem tritt nun noch hinzu Tiffany. Tiffany hat ihren Mann verloren und ist wie Pat Spezialist in Sachen Psychopharmaka. Erwähne das alles nicht, bittet der beste Freund Pat vor der ersten Begegnung mit ihr. Hey Tiffany, das ist Pat. Du siehst nett aus. Danke. Wie ist Tammy gestorben? Soweit zu Pats neu gewonnener Selbstbeherrschung oder zu seiner Sensibilität, wenn es um Tiffanys Traumabewältigung geht, bei der die mit all ihren Arbeitskollegen schlief. Wirklich mit allen? Ich war sehr depressiv, nachdem Tommy gestorben ist. Wir müssen nicht darüber reden. Danke. Wie viele waren es? Hier beim Treffen macht, wie im gesamten Film, der Ton die Musik besser, der Rhythmus. Denn es sind grandios getimte, witzige und treffsichere Dialoge, die sich Bradley Cooper und Jennifer Lawrence in David O. Russells Tragikomödie liefern. Und man kann bei Silver Linings den Eindruck bekommen, dass die beiden, Wiedergänger der alten Screwball-Comedy-Helden Catherine Hepburn und Cary Grant oder Claudette Colbert und Gary Cooper sind. Ich will, dass wir Freunde sind. Hast du das gehört? Warum machst du es mir eigentlich so schwer? Willst du in dem Laden da mit mir essen? Hol mich um 7.30 Uhr ab. Dass Tiffany Pat Hilfe anbietet, seine Ex wieder zu erobern, Bedingung Teilnahme an einem Tanzwettbewerb, dass sie sich dabei irgendwie ineinander vergucken, das alles ist das Gebinde der Geschichte von Silver Linings, so wie es sich eben auch für eine zeitgenössische Screwball-Comedy gehört. Das alles wäre nicht weiter erwähnenswert, wenn es Silver Linings Regisseur David O. Russell nicht gelingen würde, unter diesen Genre-Elementen ein präzises, detailreiches Bild der US-Mittelschicht und ihres Ausfransens an den Rändern zu zeichnen und dabei ein satirisches Feuerwerk zu zünden. Die Rituale der Familien- und Nachbarschaftsbeziehung, das Essen, die Einrichtung der Häuser, die Besessenheit für den Football, sie verbinden sich in Silver Linings zu einem Mikrokosmos voller schräger und skurriler Typen, die ja schon Russells frühere Filme I Love Huckabees oder Three Kings bevölkerten. Bradley Cooper und die für ihre Rolle in Winter's Bone für einen Oscar nominierte Jennifer Lawrence spielen dabei den bipolar gestörten und die traumatisierte Witwe mit einer großartigen Intensität. Durchgeknallt. Ich habe Müsli bestellt, damit man das hier auf keinen Fall für ein Date halten kann. Es kann aber auch ein Date sein, wenn man Müsli bestellt. Es ist kein Date. Durchgeknallt, wie gesagt, aber tief berührend und überzeugend in ihrem verzweifelten, aber immer auch widersprüchlichen Versuch, in das sogenannte normale Leben zurückzukehren. Wobei dafür die romantische Liebe das Mittel der Wahl wäre. Wäre. Zumindest, sagt David O. Russell in einem David O. Russell-typischen Statement, zumindest für einen Moment. Denn am Ende gibt es zwar immer irgendeinen Silberstreif am Horizont, Silver Linings, aber die Lust, anders zu sein, in dieser an sich sowieso sehr absonderlichen David O. Russell-Welt, die ist Pat und Tiffany übers Ende hinaus zum Glück nicht auszutreiben.